Oh, was ist denn das für eine Musik? Das ist Punk. Oh, das klingt sehr wütend. Sind Sie auch? Oh, okay. Worüber sind die so wütend? Über alles. Radio Contrabanda FM 91.4. Radio Libre de Barcelona. Niemandsland. Contrabanda FM. Tu radio libre en Barcelona. Sin radios libres no hay libertad en las ondas. Contrabanda FM 91.4 en Barcelona. Willkommen im Niemandsland. Hier beginnt die Woche vom 24. bis zum 31. Mai 2021. 80 Jahre Bob Dylan. It's been such a long, long time since we loved each other, but our hearts were true. One time, for one brief day, I was the man for you. Das ist seine Stimme, krächzend, näselnd und rau, aber unverwechselbar. Ich bin ein Gitarrenspieler, das ist alles, hat Bob Dylan einmal gesagt. Oh, baby. Am 24. Mai 1941 wurde der Volkssänger und Poet Bob Dylan geboren. Is there a place we can go? Is there anybody we can see? Und zwar in Duluth, Minnesota. Und er ist und war einer der einflussreichsten Musiker in den Bereichen Protest, Folk und Country-Song. 2016 erhielt er den Literaturnobelpreis für neue poetische Ausdrucksformen in der amerikanischen Songtradition. I lost track of them after they lost their land. Aber ich möchte mit etwas Persönlichem beginnen. Natürlich, die Biografie von Bob Dylan ist bekannt. Alle wissen, wo und wann er geboren wurde, welche Platten er aufgenommen hat, welche Phasen er durchgemacht hat in seinem Leben. Bob Dylanologen gibt es genug. In Deutschland gibt es einen, den ich ebenfalls sehr verehre. Das ist Wolfgang Niedecken von den BAP. Der hat sogar, wie ich gehört habe, ein Buch über die Songs von Bob Dylan herausgegeben. Toll. Wir werden es lesen und irgendwann auch demnächst im Niemandsland besprechen. Aber nun, meine eigene Beziehung zu Bob Dylan, die ist sehr ambivalent gewesen, teilweise. Aber je älter ich wurde und werde, umso mehr schätze ich den Meister. Als ich Bob Dylan zum ersten Mal sah und hörte, nämlich auf einer Vinyl-Single, ich war damals 13 Jahre alt, da dachte ich zuerst, meine Güte, was für ein Schrat. Weder sein Aussehen noch seine Stimme gefielen mir auf den ersten Blick. Diese komische, wie hochtupierte Frisur, diese näselnde Stimme, diese monotone, wieder hingebetete Melodie. Ich rieche sogar noch die schwarze Plastikscheibe, Like a Rolling Stone. All das, wie gesagt, erzeugte zuerst einmal Skepsis in einem 13-jährigen Knaben, der zwar schon die Rolling Stones und die Beatles und Dave Di Dosi, Beaky, Mick und Titch und solcherlei Pop und Rock gewöhnt war und Beat-Club-Erfahrung hatte, aber dieser schmale Typ da, was sollte das? Doch dann, nach dem zweiten oder sogar dritten Hören, da packte es mich auf einmal und ich fühlte, wie das Lied mich immer stärker in seinen Bann zog. Like a Rolling Stone. Ein Klassenkamerad hatte mir die Singlescheibe übers Wochenende geliehen. Das Siegel von Radio Streng aus Bonn war sogar noch auf der Hülle. Es war natürlich geöffnet. Und ich hatte bis Montagmorgen Zeit, mir diese Platte so oft anzuhören, wie es nur eben ging. Die B-Seite hieß übrigens Gates of Eden und war weniger faszinierend. Was auch erstaunlich war, das war die Länge. Das Lied dauerte über 5 Minuten. Für die damalige Zeit der 2,5-Minuten-Songs eine harte Probe für die Geduld von Kinder- oder jugendlichen Ohren. Aber es funktionierte. Bis Montag hatte ich den Song Like a Rolling Stone etwa 24 bis 30 Mal gehört. Und da ich auf dem Gymnasium war und Englisch lernte, nahm ich natürlich das Wörterbuch von Pons und machte mich an die Übersetzung. Legs and arms. Zumindest an die Passagen, die ich verstand. Und ab da war ich Bob Dylan-Fan. Im Sommer 1965 kam die LP Highway 61 Revisited in die Plattenläden und ich hatte schon wochenlang gespart und fleißig Rasen gemäht und Teppiche geklopft und Auto gewaschen, um mir die Platte kaufen zu können. Jetzt ist der Meister 80 geworden und er hat mich so gut wie mein ganzes Leben musikalisch begleitet. Und sogar in den Phasen, als ich Dylan weniger gut oder sogar ärgerlich fand, nämlich als er seinen religiösen Fimmel bekam oder beim Konzert im New Yorker Madison Square Garden damals die arme Sinéad O'Connor im Regen stehen ließ, da war er dennoch immer wichtig für mich, absolut wichtig. Wie ein Freund vielleicht, mit dem man sich für eine Zeit zerstritten hatte, aber mit dem man sich am Ende immer wieder zusammenfand. Bob Dylan. Another politician pumping out the piss. Another ragged beggar blowing you a kiss. You've got the same eyes that your mother does. If only you could prove who your father was. Someone must have slipped a drug in your wine. You gummed it down and you cried. 80 Jahre zwischen Poesie und Rebellion. Bob Dylan. 1963 trat er mit Joan Baez, die wurde ebenfalls 1941 geboren, ebenfalls jetzt 80, bei ihren Konzerten auf. Er sang gegen Krieg, Rassenhass und soziale Ungerechtigkeit. Mit Blowin' in the Wind 1963, 2001 Oscar für den besten Filmsong sowie dem Anti-Atomkraft-Song A Hard Rain's Gonna Fall. 1963 schrieb er Hymnen der Protestbewegung. I'm supposed to respect you. I'll give you just... Mr. Tambourine Man von 1965 machte den Folkrock zu einem Begriff. In dem Hit Like a Rolling Stone von 1965 verband Dylan Rockmusik und moderne Lyrik. Nach einem Motorradunfall zog er sich 1966 vorübergehend zurück. Zu den bekanntesten seiner Songs, mit denen andere die Hitparaden stürmten, zählt All Along the Watchtower von 1968, von Jimi Hendrix wunderbar gebracht. Nach einem Ausflug in den Gospelrock meldete sich Dylan 1997 mit Time Out of Mind blueslastig zurück. Mit Modern Times von 2006 gelang ihm wieder der Sprung an die Spitze der Albumcharts. Mein Name ist Wolfgang Niedecken und das hier ist Hingehört. Hallo Wolfgang, du? Im Hörbuchstudio? Wie kommt's? Ja, ich habe ein Buch geschrieben, in dem ich mich subjektiv mit Bob Dylan auseinandergesetzt habe. Und das hat viel Spaß gemacht. Das kann man dann demnächst auch hören. Und? Wie gefällt es dir? Das ist super. Das ist sehr komfortabel, wunderbar. Und Leute, die wissen, was sie tun. Und was soll da schiefgehen? Kannst du in Worte fassen, was Bob Dylan für dich bedeutet? Also Bob Dylan, ohne Bob Dylan wäre ich wahrscheinlich nie auf die Idee gekommen, Songs zu schreiben, beziehungsweise wäre wahrscheinlich gar nicht auf die Idee gekommen, Profimusiker zu werden. Also Bob Dylan war für mich schon sehr, sehr bedeutend. Fing schon als 15-Jähriger fing das an und es hat auch nie mehr aufgehört. Warum ist es dir aber wichtig, auf Deutsch, beziehungsweise sogar in Mundart zu singen? Ja, das hat weniger mit Bob Dylan zu tun, aber vielleicht hat es doch mit Dylan zu tun, weil das ist also in seiner eigenen Sprache, in der Sprache, in der man denkt, auch zu singen, ist das Authentischste, was man machen kann. Wenn man sich erst über Umwege an eine andere Sprache annähern muss, dann ist schon irgendwas falsch. Also ich denke halt nicht auf Englisch, ich denke auch nicht unbedingt auf Hochdeutsch, ich denke auf Kölsch. Das heißt, du träumst doch auf Kölsch? Wahrscheinlich träume ich auch auf Kölsch, ja. Und wenn ich sehr emotional bin, kann ich nur noch Kölsch. Kannst du jetzt noch was Nettes über die Musikbibliothek sagen? Die Musikbibliothek hat mich wirklich sehr überrascht. Am Anfang habe ich gedacht, was soll das? Und nachdem ich dann einige von diesen Büchern gelesen habe, wurde ich richtig Fan davon. Also weil einfach diese subjektive Sicht auf einen Künstler, der einen geprägt hat, sehr, sehr interessant ist. Es gibt 1000 Biografien über die Beatles, über Bob Dylan, über weiß der Geier wen. Aber dieses Subjektive macht richtig Spaß. Danke, Wolfgang. Das war's auch schon. Nicht zu fassen. Denselben Stern und dein Schicksal ist auch meins. Du bist mir fern und doch nicht fern, denn unsere Seelen sind eins. Und da wird einmal ein Wunder geschehen. Ich Es herrscht mal wieder Krieg im Nahen Osten. Gaza, die palästinensische Terrororganisation Hamas, attackiert Israel. Die Gegenangriffe treffen eine demoralisierte Bevölkerung. Aber nur wenige wagen Kritik an der eigenen Führung. Knapp 90 Minuten hatte Sobi Sakala, Vater dreier Kinder und Bauingenieur aus Gazastadt, um seine Bleibe zu räumen. Dann schlugen in der Nachbarschaft die Geschosse der israelischen Luftwaffe ein. Es war Dienstagabend vergangener Woche, als der Concierge des Bur Hanadi zu Sobi Sakala kam, um ihm zu sagen, dass die israelische Armee gleich das Hochhaus gegenüber bombardieren werde. Sie hatte die Bewohner vorher gewarnt. Der Hausmeister fasste sich kurz, denn er musste die ganze Nachbarschaft benachrichtigen und dazu noch all jene Familien, die im Hochhaus selbst leben, erzählt Sakala am Telefon den Spiegelredakteuren. Das Hochhaus Bur Hanadi war ein weißer, riesiger Klotz im Stadtzentrum von Gaza. Darin befanden sich auch mehrere Büros der islamistischen Terrororganisation Hamas, die über den Gazastreifen herrscht und seit Montag israelische Städte mit mehr als 1000 Raketen beschossen hat. Seither schlägt die israelische Armee aus der Luft zurück. Der Gazastreifen ist mit seinen 2 Millionen Menschen auf nur 365 Quadratkilometern eine dicht besiedelte Gegend und die Angriffsziele befinden sich oft inmitten von Zivilisten. Das Hochhaus war schon im letzten Krieg 2014 beschädigt worden. Diesmal sollte es vollständig einstürzen. Kurz nachdem der Concierge wieder weg war, schlugen die ersten kleinen Geschosse auf der Straße vor dem Hochhaus und auf dem Dach des Gebäudes ein. Da wussten wir, dass es ernst war und flohen, sagt Sakala am Telefon. Sakalas Söhne sind 8 und 10 Jahre alt, die kleine Tochter 8 Monate. Im Erdgeschoss seines Hauses, in dem 50 Menschen leben, hatte Sakala sein Büro. Jetzt sind sämtliche Fenster und Türen zersplittert. Die Metallrahmen haben sich aus den Mauern gelöst, erzählt er aufgewühlt. Sein Leben liegt in Trümmern. Sakala hustet am Telefon. Es liege ein beißender Rauch in der Luft von den Explosionen. In der vergangenen Woche ist der Konflikt zwischen Israel und Palästinensern erneut heftig eskaliert. Die Hamas in Gaza hatte nach Ausschreitungen in Jerusalem am Montagabend vergangener Woche mit Raketenbeschuss begonnen. Israels Armee reagierte massiv. Sie hat nach eigenen Angaben bei bislang mehr als 600 Angriffen bereits mehrere hochrangige Hamas-Mitglieder getötet, darunter einen führenden Kommandeur. In der Nacht auf Mittwoch hat das Militär auch das Polizeihauptquartier zerstört. In der Nacht zum Freitag griffen Bodentruppen den Gazastreifen an. Das von der Hamas kontrollierte Gesundheitsministerium berichtete am Donnerstag von 87 Todesopfern im Gazastreifen infolge der Luftangriffe. Darunter sollen 18 Kinder und 8 Frauen gewesen sein. Zudem habe es 530 Verletzte gegeben. Inzwischen wissen wir, sind die Zahlen weitaus höher. Es hat über 250 Tote und über 900 Verletzte gegeben. Doch unabhängige Bestätigungen der Zahlen gibt es bisher immer noch nicht. Die Hamas und der islamische Dschihad wiederum haben seit Montag mehr als 1600 Raketen auf Israel abgefeuert, die größtenteils vom Abwehrsystem Iron Dome in der Luft zerstört wurden. Die israelische Armee behauptet, dass rund ein Viertel der Raketen versehentlich in Gaza selbst niedergegangen sei. Auch dadurch seien Menschen getötet worden. Seit rund anderthalb Jahrzehnten ist der Küstenstreifen weitgehend von der Welt abgeschnitten. Im Norden und Osten von Israel, im Süden von Ägypten und im Westen durch das Meer. Bei vielen Bewohnern werden traumatische Erinnerungen wach an die vergangenen Kriege in den Jahren 2014, 2012 und 2008, 2009. Und die Angst vor einem neuen Krieg wächst. Whoever could hold children and take them down. Weltweit wächst die Hoffnung auf eine Waffenruhe im Nahen Osten. Zur Stunde berät das Sicherheitskabinett Israels. Dabei soll Medienberichten zufolge über eine einseitige Feuerwehr. There was only just one elevator working. We left it for the elders and some of the children to go into it and to evacuate. We were all running over the stairs and whoever could hold the children and take them down. I myself held like two children. I worked in that place and I was... My heart is broken to see it being brought to the ground in this way. This speaks for itself that Israel is trying deliberately to shut the voice of media from the Gaza Strip. This will make us more persistent to go on, more persistent to show the world what is actually happening. Weltweit wächst die Hoffnung auf eine Waffenruhe im Nahen Osten. Zur Stunde berät das Sicherheitskabinett Israel. Dabei sollen Medienberichten zufolge über eine einseitige Feuerwehr. Every single day that we don't freak out as peace or Palestinian liberation. Is another day too late? The world will know less about what's going on in Gaza because of what happened today. The Middle East. Let's go to foreign correspondent Trey Yingst, live at the Israel-Gaza border. We had heard that there was a call, at least from our White House. Bundesaußenminister Maas reiste am Morgen in das Krisengebiet, um zwischen Israel und der radikal-islamischen Hamas zu vermitteln. Three-hour meeting and has decided they will announce a ceasefire. According to Israeli media at 2 a.m. local time with Hamas. Dass das offen bleibt, dazu wird Deutschland auch in Zukunft seine Beiträge leisten. Netanyahu präsentiert das Teil einer, laut Angaben des israelischen Militärs, iranischen Drohne, die Israel vor zwei Tagen nahe der jordanischen Grenze abgeschossen hat. Thank you. حرب اللي صارت حرب شنيعة اللي صارت احنا قاعدين في البيت مش حاجة حاجة فجأة الدنيا قامت بعد الساعة 12 صار بعد الساعة 12 على 12 ربع تقريبا صار في المطار مدينة غزة وقبل قليل تم الإطلاق We'll be right back. 30 anys de Ràdio Lliure a Barcelona. 30 anys contrabanda FM 91.4. Una veu lliure en un món poc lliure. Terra de ningú ni Mansland. Zu, wenn die kleinen Babys schlafen, drum schlaf auch du. Lade du vor dem Bettchen steht zwei Schuh und die sind genauso müde, gehen jetzt zu. Kommt auch der Sandmann, leicht tritt er ins Haus, sucht aus seinen Träumen hier den schönsten aus. Lalelu, nur der Mann im Mond schaut zu, wenn die kleinen Babys schlafen. Schlaf auch du. Sind alle die Sterne am Himmel erwacht, dann sing ich so gerne ein Lied hier zur Nacht. Niemandsland Geschichte. Es lebe der Tod. Die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges. Folge 209. No pasarán. Pasaremos. Hoy, 19 de junio de 1923. ¡Viva la muerte! ¡Viva la muerte! Con ayuda de Dios, es toda España. Los bravos hombres del pueblo. Mit dem vollkommenen Sieg über die republikanische Armee im März 1939 war der Bürgerkrieg noch lange nicht zu Ende. Der Tag des Sieges am 1. April 1939 war keinesfalls ein Tag des Friedens oder gar ein Tag, von dem ein Signal der Versöhnung ausgehen sollte. Nach dem militärischen Sieg begann der Krieg im Inneren. Die Kultur der Repression, wie der Historiker Richards es nannte, wurde für die Diktatur konstituierend. Die Erinnerung an ein liberales Spanien sollte radikal ausgelöscht werden. Das Gesetz über politische Verantwortlichkeiten vom Februar 1939 sowie das Gesetz zur Unterdrückung von Freimaurerei und Kommunismus vom März 1940 richteten sich nicht nur gegen aktive Unterstützer der Republik, sondern auch gegen solche Personen, die angeblich den Nationalisten Hilfe versagt hatten. Sogar Unterlassung und unbeabsichtigte Behinderung konnten damit schwere Strafen nach sich ziehen. Politisch motivierte Taten, die lange Jahre zurücklagen, sollten hierbei ebenso geahndet werden wie die mutmaßliche Gesinnung der Betroffenen, denn die nationalistische Definition von Verbrechen schloss moralische wie ideologische Kategorien mit ein. Zudem kam den gesetzlich vorgesehenen Stellungnahmen der örtlichen Pfarrer eine herausragende Bedeutung für die Urteilsfindung zu. Hunderttausende Soldaten der Volksarmee und sonstige Verdächtige kamen nach Kriegsende zu Überprüfungszwecken zunächst auf unbestimmte Zeit in eines von insgesamt mindestens 50 Internierungslagern. Hunger, Entwürdigung, willkürliche Misshandlungen und Erschießungen kennzeichneten diese Lager. Als der italienische Außenminister Graf Ciano im Sommer 1939 Spanien besuchte, ging er davon aus, dass in Madrid täglich über 200, in Barcelona 150 und in Sevilla an die 80 Erschießungen stattfanden. Britischen Schätzungen zufolge waren allein in den ersten 5 Monaten nach Kriegsende mindestens 10.000 Todesurteile vollstreckt worden. Die Menge der anhängigen Verfahren war wiederum um ein Vielfaches größer. Nach Angaben von Reid Tapia wurden gegen mehr als 300.000 Personen Verfahren eingeleitet und für Ende 1939 weisen offizielle spanische Statistiken die Zahl von 270.000 Inhaftierten in regulären Haftanstalten, damit waren nicht die Internierungslager gemeint, aus. In den Jahren 1939 und 1940 bestanden an die 500 Gefängnisse, die oft nicht mehr als improvisierte Quartiere waren und nicht einmal einen hygienischen Mindeststandard erfüllten. Die Gefängnisse waren zudem hoffnungslos überfüllt. Als Anhaltspunkt für die damals herrschenden Zustände sei das reguläre Gefängnis von Valencia erwähnt, das im Jahr 1907 für 528 Insassen erbaut worden war und in dem nun an die 15.000 Häftlinge untergebracht waren. Die Inhaftierten saßen sprichwörtlich aufeinander und hatten mitunter kaum Platz, um sich nachts auf den Boden zu legen. Misshandlungen und Erniedrigungen waren hier genauso alltägliche Praxis wie der Umstand, dass die Essensrationen nicht einmal ausreichten, um den Mindestbedarf an Kalorien zu decken. Eine seuchenartige Verbreitung von Typhus und Tuberkulose war die unmittelbare Folge. Francisco Moreno hat als Untersuchungsergebnis für 13 der insgesamt 52 spanischen Provinzen den Tod von über 4.600 Inhaftierten aufgrund von Hunger oder Krankheit ermittelt. Tod durch Hunger, Krankheit und Exekutionen wurden zur alltäglichen Erscheinung. Die Briefe des Dichters Miguel Hernández aus einem dieser Gefängnisse sind ein anschauliches Zeugnis von diesem grausamen Alltag, den auch er schließlich nicht überleben sollte. Darüber hinaus wurden gewaltige Arbeitslager geschaffen. Dahinter stand der Gedanke, dass die Sünde der Einlassung mit den Idealen der Republik schwere Bußhandlungen erforderlich mache. Entsprechend bestand somit, außer für Kommunisten und Freimaurer, die keinesfalls als wiedereingliederungsfähig galten, die Möglichkeit, festgestellte Schuld durch Arbeit abzutragen. Dem der Kirche unterstehenden nationalen Patronat zur Haftverkürzung durch Arbeitseinsatz ging es dabei vor allem um die Läuterung der Strafgefangenen. Marxistische Überzeugungen sollten hierbei mittels intensiver Missionierung durch christlich-katholische ersetzt werden. Während verhältnismäßig wenige Strafgefangene der Obhut der Kirche unterstellt wurden, war die Zwangsarbeit in Arbeitsbataillonen weit verbreitet. Diese wurden unter menschenverachtenden Bedingungen vor allem im Straßenbau, in Bergwerken oder beim Wiederaufbau zerstörter Gebiete eingesetzt. In den Quecksilberminen von Almaden etwa betrug aus Gesundheitsgründen die reguläre Arbeitszeit üblicherweise lediglich 3 Stunden an je 2 Tagen pro Woche. Zwangsarbeiter dagegen wurden an 3 Tagen jeweils 4,5 Stunden in den giftigen Bergwerken eingesetzt. Auch für die Errichtung des im Norden Madrids gelegenen gewaltigen Mausoleums im Valle de los Caídos, das als Grabstätte für Primo de Rivera, Franco und für die Gefallenen der Nationalisten bestimmt war, wurden abertausende Strafgefangene herangezogen. Die Torturen verfolgten das Ziel, die Inhaftierten seelisch und körperlich zu Krüppeln zu machen. Mit einer Haftentlassung war aber keineswegs der Weg zur sozialen Reintegration frei. So folgten ihr üblicherweise nicht nur strenge Auflagen, wie etwa die tägliche Meldung bei den Sicherheitsorganen oder die Verbannung aus dem Heimatort. Auch die Verteilung von Arbeitsplätzen unterlag ideologischen Kriterien. Nach einem Gesetzesdekret vom August 1939 waren 80% aller frei werdenden Stellen für Personen reserviert, die auf der Seite der Nationalisten gekämpft hatten oder durch Rote verfolgt worden waren. Die vorgeschriebene politische Überprüfung aller Stelleninhaber im Staatsdienst sperrte die Betroffenen sogar vollständig von einem Arbeitsverhältnis im öffentlichen Dienst aus. Auch in der Privatwirtschaft wurde eine Überprüfung der Arbeitnehmer, gegebenenfalls bei Aussonderung der politisch Unliebsamen, durchgeführt. Damit erfolgte eine tief in das soziale System hineinreichende Zementierung der Spaltung der Gesellschaft in Sieger und Besiegte, Besitzende und Marginalisierte. Das Gesetz über die politischen Verantwortlichkeiten sah zudem unbarmherzig die Enteignung von Besitz und Vermögen oder Geldstrafen vor, deren Höhe das Vermögen der Betroffenen weit übersteigen konnte. Die Strafbefehle ergingen darüber hinaus unabhängig davon, ob der Betroffene lebte oder hingerichtet worden war. Diese ökonomischen Strafmaßnahmen waren ebenfalls ein gezielt eingesetztes Mittel der Unterdrückung, zumal sie angesichts der oft nur geringen Vermögenswerte der Betroffenen keine besondere Einnahmequelle für den Staat darstellten. Die Familien von Strafgefangenen, die ohnehin in sozialer Isolation lebten, rutschten zudem auf diese Weise häufig in Armut und Elend ab. Mitunter wurden den Familien von Republikanern sogar die Kinder entrissen, um sie staatlicher Obhut zu übergeben oder zur Adoption freizugeben. Offiziellen spanischen Statistiken zufolge befanden sich im Jahr 1941 über 3.700 Kinder in staatlicher Obhut. Im Jahr darauf war die Zahl auf über 9.000 gestiegen. Frauen wurden aber auch direkt zum Opfer von Repressalien. Dies galt nicht nur aufgrund von politischer Gesinnung, sondern ebenso, wenn ihnen ein den Moralvorstellungen der Kirche widersprechender Lebenswandel unterstellt wurde. Das Scheren des Haupthaares wurde dabei zur häufig praktizierten öffentlichen Stigmatisierung. Rizinusöl galt als probates Mittel zur Bekämpfung politischer und moralischer Verunreinigungen. Die Falange hatte einen Freibrief, die Familien von Republikanern zu drangsalieren. Die Repression erhielt damit nicht nur einen willkürlichen, sondern auch einen gleichsam institutionellen Charakter. Republikaner und ihre Angehörigen wurden sprichwörtlich zu Aussätzigen. Da Spanien bis in die 1960er Jahre hinein ein rural geprägtes Land war, war die soziale und institutionelle Kontrolle, die durch die örtlichen Pfarrer, die Delegierten der Falange und die Gemeindeverwaltung ausgeübt wurde, ein probates Mittel der Repression. Während Denkmäler, Friedhöfe, Kirchenmauern und Straßennamen die Erinnerung an die Opfer der Sieger allgegenwärtig machte, waren die Unterdrückten zum Schweigen verdammt. Angst, Einsamkeit, Verlust und Ungewissheit lagen wie ein Schatten über den Verlierern des Krieges. So stellt rückblickend der Historiker Carlos Santacana fest: Jedes Mal, wenn man danach fragte, was vor jenem Datum passiert war, legten die Erwachsenen ihren Zeigefinger auf die Lippen und blickten sich nach allen Seiten um. Wir waren Leute ohne Vergangenheit, ohne Erinnerung. Entsprechend deutete vieles darauf hin, dass die spätere Abwanderung von Abertausenden in die neu entstehenden Industriezentren sowie ins europäische Ausland insbesondere von diesen Ausgegrenzten ausging. Sie hörten »Es lebe der Tod – Die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges«, Folge 209, eine Niemandsland-Produktion, 2021. Literaturhinweis: Sie hörten ein Kapitel aus dem Buch Der spanische Bürgerkrieg, Geschichte eines europäischen Konflikts von Carlos Collado Seidel. Das Buch ist erschienen im Verlag C.H. Beck, München 2006. Zu unserer Hörreihe Es lebe der Tod, die Tragödie des spanischen Bürgerkrieges, möchte ich Folgendes anmerken. Der spanische Bürgerkrieg, der von 1936 bis 1939 dauerte, gehört zu den großen Tragödien der jüngeren Geschichte. Er war nicht nur eine spanische, sondern ebenso sehr eine deutsche, italienische und sowjetrussische Angelegenheit, die Generalprobe für den Zweiten Weltkrieg und zugleich der große europäische Bürgerkrieg des vergangenen Jahrhunderts. Viele Auseinandersetzungen, die uns heute noch beschäftigen, wurden damals in einem erbarmungslosen Vernichtungskrieg auf spanischem Boden ausgetragen. Nicht nur Faschismus kontra Demokratie, sondern auch Anarchismus kontra Leninismus, freiheitlicher Sozialismus kontra Stalinismus. Spanien bezahlte diesen Krieg mit 600.000 Toten und einer Diktatur, die fast 40 Jahre dauerte. Der Zweite Weltkrieg hat die Auseinandersetzung mit dem spanischen Bürgerkrieg in Deutschland überlagert, obwohl Deutsche einen entscheidenden Anteil an ihm hatten. Es gibt einen krummen Weg in Spanien über die Franco-Diktatur bis heute. Fazit: Die Schatten des Bürgerkrieges reichen bis in die Gegenwart, bis in die heutigen Tage hinein. Doch wenn es überhaupt denkbar ist, dass eine Nation aus den eigenen Katastrophen lernt, dann kann Spanien eine Hoffnung sein. Contrabanda FM 91.4 in Barcelona. Freedom on the airwaves. Congratulations, Contrabanda, and Niemann's Land. Zu sagen, ich hätte ein Lieblingslied von Bob Dylan, ist schwer. Man kann nur sagen, eines meiner Lieblingslieder von Bob Dylan, und das ist All Along the Watchtower. Ich habe mal versucht, es zu übersetzen. Anders natürlich als damals in meiner Knabenzeit, als ich mit einem Pons-Wörterbuch daran rumgedoktert habe und sehr viel Rätsel mir selber aufgegeben habe, ist die Übersetzung folgendermaßen: All along the watchtower. Die ganze Zeit den Wachturm entlang. Es muss irgendwo einen Weg hier raus geben, sagte der Witzbold zum Dieb. Es herrscht zu viel Verwirrung. Ich schaffe es nicht, mich zu beruhigen. Die Businessleute trinken meinen Wein. Die Diebe graben mein Land um. Keiner von denen, die da in Reih und Glied stehen, weiß seinen Preis zu schätzen. Kein Grund, sich zu ärgern, sagte freundlich der Dieb. Unter uns gibt es viele, die denken, das Leben wäre ein Witz. Aber du und ich, wir haben das schon hinter uns. Und dies ist nicht unser Schicksal, also reden wir nicht mit falscher Zunge. Es wird schon spät. Die ganze Zeit den Wachturm entlang, hielten Ausschau die Fürsten, während die Frauen kamen und gingen, genauso wie die Diener ohne Schuhe. Draußen in der Ferne knurrte eine Bergkatze. Zwei Reiter näherten sich. Der Wind begann zu heulen. All along the watchtower. Über dieses Lied ist viel gerätselt worden. Und ich lade alle Hörerinnen und Hörer dazu ein, weiter zu rätseln. Es ist reine Poesie. Bob Dylan, All Along the Watchtower. There must be some way out of here, said the joker to the thief. There's too much confusion I can't get no relief. Businessmen, they drink my wine. Plowmen dig my earth. None of them along the line know what any of it is worth. No reason to get excited. The thief, he kindly spoke. There are many here among us who feel that life is but a joke. But you and I, we've been through that, and this is not our fate. So let us not talk falsely now. The hour is getting late. Kept the view while all the women came and went, barefoot servants too. Outside in the distance, a wild cat did growl. Two riders were approaching, the wind began to howl. Hello to everybody out there. You're listening to Niemann's Land. 91.4 FM Contrabanda, Barcelona. A free voice in a world of little freedom. Den Tagen und liebe nur die Nacht. Die Nacht ist mir so golden, wie sonst kein Tag mehr war. Da träume ich von einer holden Frau mit blondem Haar. Seligen Dingen, die mir ein Blick verhieß. Da höre ich Lieder klingen, fernher vom Paradies. Da sehe ich Wolken jagen und schaue lang in die Nacht. Sagen, was du aus mir gemacht. Wunderschöner Text von Hermann Hesse, wunderschönes Lied, gesungen von Roger Cicero, von der CD Schön, Herz und Flair, Hesse-Projekt, Liebeslied 1907. Die Katastrophen im Niemandsland für die Woche vom 24. bis zum 31. Mai 2021. Die großen Themen, die die bundesdeutsche und auch die globale Öffentlichkeit in diesen letzten Tagen und Wochen erschüttern, sind verschiedene. Hier nennen wir Ihnen einige. Gottes ignorante Diener. Man sieht ein Titelbild, da sieht man einen Bischof, dem ist der Bischofshut über die Augen gerutscht, er sieht nichts mehr. Da heißt es, Skandale, Richtungskämpfe, Massenaustritte, ist die katholische Kirche noch zu retten? Die Titelstory im Spiegel von dieser Woche. Ich zitiere ein paar Auszüge. Skandale zerreißen die katholische Kirche. Der Muff von Jahrhunderten vertreibt mehr Gläubige als je zuvor. Doch die alten Männer an der Spitze halten fest an dem, was immer so war. Wie soll das gut gehen, fragt der Spiegel. Pfarrer ist ein Mangelberuf und die Zahlen werden von Jahr zu Jahr dramatischer. 2020 erhielten in den 27 deutschen Bistümern 67 Männer die Priesterweihe. Vor 20 Jahren waren es 154, vor 30 Jahren 295. Noch leisten sich die Bistümer ihre eigenen Nachwuchsprogramme. Doch damit wird es bald vorbei sein. Die Bischofskonferenz will die Ausbildung auf 3-4 Orte konzentrieren und Mainz hofft, eines dieser Reservate zu werden. Worum geht's? Es geht darum, dass zu wenig passiert sei seit 2010. Das sagen viele Gläubige. Der Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche wurde 2010 ruchbar. Und Gründe, die Institution für abgehoben und ignorant zu halten, bieten sich seitdem reichlich. Etwa, wenn wie in Limburg ein Bischof sich in seine Residenz bronzene Fensterrahmen für 1,7 Millionen Euro einbauen lässt, die Modernisierung des Baus weit über 30 Millionen Euro verschlingt. Wenn andererseits, wie in Hamburg oder Mainz, angesehene katholische Schulen aus wirtschaftlichen Gründen aufgeben werden. Wenn wie aktuell in Speyer gegen Ordensschwestern eines Kinderheims wegen mutmaßlicher sexueller Vergehen ermittelt wird. Doch auch abseits solcher Affären im religiösen Kerngeschäft, so der Vorwurf, werde auf die Wünsche und Erwartungen der Gläubigen nicht eingegangen. Die Rolle der Frauen in den Pfarreien, der Umgang mit gleichgeschlechtlichen Paaren, die überkommene Sexualmoral. Der Spiegel spricht von einer Massenflucht, einer Abstimmung mit den Füßen bundesweit. Ein paar Zahlen. 2019 haben sich in Deutschland 272.771 Katholiken abgemeldet, so viele wie nie zuvor. Neue Zahlen gibt es noch nicht, aber der Trend scheint sich zu beschleunigen. Für das erste Quartal 2021 melden auch Bistümer wie Mainz, Speyer und Würzburg höhere Austrittszahlen als im Vergleichsquartal des Vorjahres. 22,6 Millionen Katholiken gab es 2019 in Deutschland. Rund 2 Millionen weniger als 10 Jahre zuvor. Ich kann den Frust der Ausgetretenen zu 100% nachvollziehen, sagt einer, der seit 30 Jahren in der Kirche aktiv ist. Und zwar in einer so herausgehobenen Position, dass er seinen Namen nicht im Spiegel lesen möchte. Nennen wir ihn also den Theologen Meier. Er liebt seinen Job und würde die Institution gern retten. Aber seit eben jenen 30 Jahren, beklagt Meier, habe sich so gut wie nichts geändert. Die Austrittswelle sei das Ergebnis jahrzehntelang ausgesessener Strukturreformen. Und diese Welle werde von den Kirchenoberen unterschätzt. Es sind nicht mehr nur die Randkatholiken, die davonlaufen, sagt der promovierte Theologe. Es sind die Treuesten der Treuen. Jene Gläubige also, die die Kirche am Leben und am Laufen halten, oft unentgeltlich im Ehrenamt. Meier, es ist eine Kernschmelze im Gang. Ein paar Zahlen. Anteil der Befragten nach einer Meinungsumfrage des Spiegel, die katholische Kirche für nicht vertrauenswürdig halten, sind unter Katholiken 57% halten ihre eigene Kirche nicht für vertrauenswürdig. 92% ehemalige Katholiken. Die Aufarbeitung der sexuellen Missbrauchsfälle bewerten 78% der Katholiken als negativ, 91% der ehemaligen Katholiken. Der Aufhebung des Zölibats stimmen 84% der Katholiken zu, 87% der ehemaligen. Und mehr Rechte und Ämter für Frauen fordern 77% der Katholiken, 76% der ehemaligen. Das nächste große Thema, das die Öffentlichkeit in Deutschland bewegt, ist der neue oder der alte Antisemitismus, je nachdem. Der Konflikt im Nahen Osten strahlt nach Europa aus. Seit Tagen hetzen auch arabisch- und türkischstämmige Männer und Frauen offen gegen Juden. Wie soll Deutschland damit umgehen, fragt der Spiegel. In Berlin-Neukölln eskalierte am vergangenen Wochenende die Lage. Statt der angemeldeten 80 Menschen waren 3.500 gekommen. Immer wieder hallten anti-israelische und antisemitische Slogans durch die Straßen. Mohammeds Armee wird zurückkehren oder beschießt Tel Aviv. Viele trugen Kufia-Tücher, auch Männer in Tarnkleidung oder Salafisten-Plunderhosen waren unterwegs. Andere schwenkten türkische Flaggen und machten das Handzeichen der rechtsextremen Grauen Wölfe. Dazwischen marschierte ein Trupp linker Extremisten unter roten Fahnen mit gelbem Hammer- und Sichel-Emblem. Auch in den sozialen Netzwerken tobt der Mob. Ein jüdischer Berliner musste auf Instagram den Kommentar lesen: Ich vermisse Hitler, er sollte zurückkommen für eine schnelle Auslöschung. Der Eintrag war auf Englisch verfasst. Beispiele dieser Art gibt es viele. Es ist bei weitem nicht die erste Welle aggressiven Antisemitismus, die sich in der Bundesrepublik über Juden ergießt. Zuletzt hatte die Corona-Pandemie antisemitische Verschwörungstheorien angeheizt. Die Zahl antisemitischer Straftaten ist laut Kriminalstatistik seit 2015 Jahr für Jahr gestiegen, von damals 1.366 Fällen auf heute 2.351, ein Anstieg um mehr als zwei Drittel. Fast 95% rechnet die Polizei Rechtsextremisten zu, was auch daran liegt, dass Vorfälle mit unbekannten Tätern in der Erfassung automatisch oft dem Rechtsextremismus zugeschlagen werden. Eine Befragung für den Expertenkreis Antisemitismus des Bundestages vor 5 Jahren machte deutlich, dass Juden in größerem Maß Muslime für Übergriffe verantwortlich machen, als es die amtliche Statistik offenbart. RIAS, die bundesweite Antisemitismus-Meldestelle, spricht von einer deutlich schnelleren Dynamik antisemitischer Vorfälle seit dem neuerlichen Ausbruch des Nahostkonflikts mit Raketenangriffen der radikal-islamischen Hamas und Gegenschlägen des israelischen Militärs. Deutlich wird nun jedenfalls, wie tief der Antisemitismus auch in manchen muslimischen Milieus verwurzelt ist. Und zwar nicht nur unter den Neuzugewanderten, sondern, und das ist besonders erschreckend, teilweise auch unter jenen, die schon lange in Deutschland leben. Und jetzt die Tagesschau in 100 Sekunden, übernommen wie immer von der ARD. Guten Abend, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Impfungen von Kindern und Jugendlichen. Bund und Länder haben bei einem Impfgipfel entschieden, dass ab dem 7. Juni auch Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren gegen das Coronavirus geimpft werden können, so Kanzlerin Merkel. Voraussetzung sei, dass es auf europäischer Ebene eine Impfstoffzulassung für Kinder und Jugendliche gebe. Weiter rückläufige Infektionszahlen. Dem Robert-Koch-Institut wurden binnen eines Tages 6.313 Neuinfektionen gemeldet. Das sind fast 6.000 weniger als vergangenen Donnerstag. Damit sinkt die 7-Tage-Inzidenz weiter und liegt jetzt bei 41. Einigung über Lieferkettengesetz. Die Große Koalition hat ihren Streit über das geplante Gesetz beigelegt. Es soll Unternehmen verpflichten, stärker auf die Einhaltung von Menschenrechten in ihrer globalen Produktion zu achten. Das Lieferkettengesetz könnte nun bald im Bundestag beschlossen werden. EU-Treffen in Lissabon. Die Außenminister und Ministerinnen der Europäischen Union beraten über weitere Maßnahmen gegen Belarus. Bundesaußenminister Maas sagte, Ziel sei es, die Wirtschaftsstruktur und den Zahlungsverkehr in Belarus spürbar zu sanktionieren. Belarus-Machthaber Lukaschenko hatte gestern die Zwangslandung einer Linienmaschine verteidigt und dem Westen hybride Kriegsführung vorgeworfen. Supermond am Nachthimmel. An verschiedenen Orten auf der Erde war in der vergangenen Nacht ein ungewöhnlich groß und hell erscheinender Mond zu sehen. Grund dafür ist eine Konstellation, bei der sich Mond und Erde besonders nahe sind und gleichzeitig Vollmond ist. Und das Wetter. Morgen von der Nordsee bis nach Bayern wolkig mit Schauern. Im Südwesten und im Westen meist trocken und zeitweise freundlich. Höchstwerte zwischen 13 und 20 Grad. Deutschland sieht sich wegen des Holocaust in einer besonderen Verantwortung gegenüber Israel. Bundeskanzlerin Angela Merkel definierte die Sicherheit des jüdischen Staates als Teil der deutschen Staatsräson. Die Nationalsozialisten ermordeten 6 Millionen Menschen jüdischen Glaubens. Antisemitische Parolen werde unsere Demokratie nicht dulden, ließ Kanzlerin Angela Merkel verlauten. Wo aber fängt Antisemitismus an? Wann ist es nicht mehr legitime Kritik an Israels Regierung? Manch einer ist verunsichert. Dabei gibt es eine klare Grenze. Wenn deutsche Juden verdammt werden für israelische Militärschläge in Gaza, wenn überhaupt die Juden angeblich schuld sind, dann müssen wir von Antisemitismus sprechen. Wenn sie mit Nazis gleichgesetzt werden oder ihnen gleich ein neuer Holocaust gewünscht wird, dann haben wir Antisemitismus. Wenn nicht die israelische Politik verantwortlich gemacht wird, sondern ein vermeintlich grundböses jüdisches Kollektiv, dann haben wir Antisemitismus. Der Judenhass beginnt dort, wo ein Mensch als schlecht angesehen und beleidigt wird, weil er Jude ist. Die Monitoringstelle RIAS orientiert sich auch an den 3Ds, um Judenhass von Israel-Kritik abzugrenzen. Antisemitisch ist es dann, wenn Israel dämonisiert wird, es delegitimiert wird, indem ihm das Existenzrecht abgesprochen wird und doppelte Standards angelegt werden. Gewalt der Palästinenser wird als legitim dargestellt, von Israel aber nicht. Levi Israel Uferfilge, der ist 32 Jahre alt, leitet eine jüdische Grundschule in Berlin. Vor den pro-palästinensischen Demonstrationen vergangene Woche flüchtete er für einige Tage aufs Land. Ich wollte nicht zu Hause sitzen und Angst haben, auf die Straße zu gehen. Er habe 2014 nicht vergessen, als 7 Wochen lang ein Krieg zwischen Israel und der Hamas tobte. 3 Palästinenser verübten damals einen Brandanschlag auf eine Synagoge in Wuppertal. Jetzt fühlt sich der Pädagoge wieder bedroht. Zum Schulbeginn am Mittwoch setzte er vorsichtshalber einen Hut über die Kippa, wie er erzählt. Ich will niemanden zur Schule locken, ich muss an die Sicherheit der Schüler denken. Sonst zeigt er seine Kippa selbstbewusst als stärksten Teil meiner Identität, obwohl er weiß, dass sie ihn auch in Gefahr bringt. Er hat schon viel Antisemitismus erlebt und gerade ein Buch darüber geschrieben. Nicht ohne meine Kippa heißt es und erzählt davon, was es bedeutet, mit einer Zielscheibe auf dem Hinterkopf zu leben. Überall sei er schon beschimpft worden, meist als Scheißjude, im Supermarkt, in der Bahn, an der Haltestelle. Arabischstämmige Jugendliche hätten ihn verfolgt und Glasflaschen nach ihm geworfen, als er vom Kino nach Hause ging. Fast noch mehr irritiert habe ihn die Polizei, die ihn später fragte, ob er den Jungs Anlass gegeben habe, ihn zu attackieren, sagte er. Doch es sind keineswegs nur Musliminnen und Muslime, die ihn antisemitisch beleidigen. Auch Deutsche in Lederhosen und Lodenjacken seien darunter. Uffe Filge hat die vergangenen Jahre in München gelebt, davor in Nordrhein-Westfalen. Unter den Demonstranten in Neukölln waren aber nicht nur Palästinenser, die um das Leben ihrer Familien in Gaza fürchten. Einige derer, die ihrem Hass auf Israel freien Lauf lassen, leben bereits in der 2. oder 3. Generation in Deutschland und haben keinerlei Verbindung nach Palästina. Was läuft schief, wenn diese jungen Menschen sich so wenig mit deutschen Werten identifizieren, dass sie in den sozialen Netzwerken Sätze posten wie »Ihr Hurensöhne, ihr Schmocks, euch hat Hitler zu wenig gefickt«? Der Pädagoge Derwisch Hitscherci, der ist 37 Jahre alt, war als Beobachter auf der Demonstration in Neukölln, auf der judenfeindliche Parolen gerufen wurden. Ein Ohr auf der Straße zu haben, gehört zu seinem Job. Der Berliner war viele Jahre lang Lehrer an Kreuzberger Schulen. Heute arbeitet er für eine Stiftung, die sich unter anderem gegen Verschwörungsideologien einsetzt und leitet außerdem die KIGA, die Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus. Es ist die wichtigste migrantische Initiative gegen den Judenhass in Deutschland. Hitschatschi sah bei den Ausschreitungen viele Jungs wie die, mit denen er in seinen Workshops zu tun hat. Jungs mit wenig Perspektiven, aber vermeintlich großem Selbstbewusstsein. Es waren mehr als in den vergangenen Jahren bei ähnlichen Gelegenheiten und die Wut war größer, sagt Hitschatschi. Gerade fundamentale Prediger haben in den sozialen Medien viel Follower und rufen dort zu Hass auf. Es gibt Imame, deren Inhalte tausendfach geteilt werden. In manchen türkischen Serien sei immer der Jude der Feind. Das sind Dinge, die prägen. Viele Männer mit türkischen Wurzeln sind Fußballfans, verfolgen gespannt die Spiele in der Super League. Vor ein paar Tagen wärmte sich das Team von Fenerbahçe in T-Shirts mit dem Schriftzug Özgür Filistin auf, das heißt freies Palästina. Unter ihnen Mesut Özil, ehemaliger deutscher Nationalspieler, geboren in Gelsenkirchen, Erdogan-Anhänger. Unter jungen Migranten in Deutschland hat er viele Fans. Mit ihm identifizieren sie sich und nicht mit Armin Laschet von der CDU oder Annalena Baerbock von den Grünen. Dass ein Fußballstar den deutschen Politikern die Schau stehlen kann, verwundert nicht. Bitterer ist, dass es auch ein ausländischer Autokrat wie Recep Tayyip Erdogan tut, der gerade erst die österreichische Regierung verflucht hat, weil sie israelische Flaggen als Zeichen der Solidarität auf Regierungsgebäuden hisst. Sie sind Mörder, sie töten Kinder, die 5 oder 6 Jahre alt sind. Sie sind erst zufrieden, wenn sie ihr Blut aussaugen, hetzte Erdogan gegen Israel. Der blanke Judenhass in der türkischen Regierung ist für Deutschland ein gewaltiges Problem. Denn was Erdogan tut und sagt, strahlt auch auf seine Anhänger in Deutschland ab. Die machen ihn einfach nach. Wie hoch deren Zahl ist, lässt sich nicht genau sagen. Die Gruppe der Türkeistämmigen ist sehr heterogen. Sicher ist nur, bei der letzten Präsidentschaftswahl in der Türkei gab rund die Hälfte der 1,4 Millionen Wahlberechtigten in Deutschland ihre Stimme ab. Davon stimmten 65%, die große Mehrheit, für Erdogan. Integrationsexpertinnen und Experten bemängeln die Abhängigkeit der Moscheenorganisation DİTİB von der türkischen Regierung. Die meisten Imame, die in den rund 900 DİTİB-Moscheen in Deutschland predigen, wurden von der staatlichen Religionsbehörde Diyanet in der Türkei ausgebildet. Von dort bekommen sie auch ihre Befehle bzw. ihr Gehalt. Zwar rief etwa der Landesgeschäftsführer der hessischen DİTİB dazu auf, sich von hasserfüllten Menschenansammlungen fernzuhalten. Doch wenig später meldete sich auch Ali Erbaş, der Chef der Diyanet, in Ankara zu Wort. Die Tyrannei von Israel, dem Babymörder, der Gotteshäuser gnadenlos zerstört und vernichtet, muss so schnell wie möglich gestoppt werden. Wenige Tage zuvor war er mit einem Schwert in der Hand zur Predigt in der Hagia Sophia erschienen. Es überrascht deshalb kaum, so beschließt der Spiegel seine umfangreiche Reportage, dass die DİTİB-Gemeinde aus dem baden-württembergischen Aalen in einem Facebook-Post schreibt: Befreie Jerusalem von der Belagerung der Tyrannen, mein Allah. Besonders in Rage postete sich die DİTİB im oberschwäbischen Biberach. Die Umma, also die Gemeinschaft von Kommandant Mohammed, werde sich niemals unterwerfen. Oder Allah möge Unheil über die Ungläubigen bringen. Im bayerischen Unterschleißheim veröffentlichte die DİTİB auf Facebook Bilder vom Felsendom und der Aqsa-Moschee, die Kinder gemalt haben, daneben jeweils die türkische und die palästinensische Flagge. Ein Junge hat auf sein Werk in krakeliger Schrift das Wort Freiheit auf Türkisch geschrieben. Selbst wenn sich die Lage im Nahen Osten beruhigt, kann Deutschland das Problem nicht länger ausblenden. Die judenfeindlichen Parolen mögen vielleicht von den Straßen verschwinden. In den Köpfen bleiben sie. Wie soll es jetzt weitergehen? Super Big Bang heißt die nächste Reportage über die Menschen im Osten. Gerechtigkeit. Viele Ostdeutsche hadern mit der Ignoranz, die ihnen noch immer entgegengebracht wird. Mehr als 30 Jahre nach der deutschen Wiedervereinigung müssen sie länger arbeiten, verdienen weniger und steigen seltener auf. Das hat Folgen für die Demokratie. Der Autokonzern Mercedes ist im Osten überall. Eine von der Bundesregierung eingesetzte Expertenkommission zur deutschen Einheit kam Ende vergangenen Jahres zu dem Ergebnis, dass die Bruttolöhne dort noch immer bei etwa 85% der westdeutschen Durchschnittslöhne liegen. Auf die Frage nach dem Warum mussten die Wissenschaftler passen. Die Ursache sei nicht gänzlich klar, gemeint war wohl nicht mehr erklärbar. Im 31. Jahr der deutschen Einheit, sagt der Spiegel, ist es um die Gerechtigkeit im Land noch immer schlecht bestellt. Zwar steht die Mauer nicht mehr in der Landschaft, aber unsichtbar trennt sie die Bundesrepublik noch immer. Die Ostdeutschen arbeiten länger, verdienen weniger, kommen seltener in Führungspositionen, müssen noch immer um ihre Betriebsrenten aus DDR-Zeiten streiten, werden marginalisiert in der eigenen Region. Weil im Osten die entscheidenden Posten von Westdeutschen besetzt seien, so ist es im Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung nachzulesen, hätten sich feste Strukturen etabliert, die Ostdeutsche an den Schaltstellen in ihren eigenen Heimatregionen ausgrenzen. Sie sind systematisch benachteiligt im eigenen Land. Der IG Metaller Rackwitz kennt die Kämpfe um Gerechtigkeit seit Jahren. Schon 2003 rangen sie im Osten um die 35-Stunden-Woche. 4 Wochen lang wurde gestreikt. Dann musste die Gewerkschaft den historischen Kampf für gescheitert erklären. Die Unternehmerseite hatte sich durchgesetzt. Das hat uns unheimlich zurückgeworfen, erinnert sich der Autobauer. Keine 20 Kilometer sind es von Mercedes Ludwigsfelde nach Berlin-Marienfelde, wo auch ein Daimler-Werk steht. Dort gelten Westverträge. Rackwitz ist sauer. Die hätten das längst ausräumen müssen. Derartige Unterschiede darf es nicht mehr geben. Auch weil im Osten längst effektiv produziert wird. Der Vorstand in Stuttgart habe das den Ludwigsfeldern immer wieder bescheinigt, sagt Rackwitz. Dafür wird sogar der E-Sprinter in Brandenburg gebaut. Neueste Technologie. Bei altem Ostlohn, der wegen der längeren Arbeitszeit um 8,56% geringer ausfällt. Im Kommissionsbericht zur Einheit wird festgestellt, dass westdeutsche Beschäftigte über alle Branchen hinweg im Jahr 2018 im Durchschnitt 1.295 Stunden gearbeitet haben, Ostdeutsche dagegen 1.351 Stunden, 7 volle Arbeitstage mehr im Jahr. Gerechtigkeit, so steht es im Brockhaus von 1884, sei diejenige Tugend, welche das Recht eines jeden achtet und jedem das Seine gewährt. Man könne sie auch eine gemäßigte oder temperierte Menschenliebe nennen. In neueren Ausgaben steht davon nichts mehr. Gerechtigkeit ist dort ein nicht abschließend definierbarer Begriff. Es gibt eine Gruppe von Menschen, die sich buchstäblich seit 30 Jahren mit dem Gefühl der Entwertung herumschlägt. Der 70-jährige Dietmar Polster ist einer von ihnen. Polster ist Sprecher eines runden Tisches, der Rentenlücken für einstige DDR-Bürger schließen will. Es geht um ehemalige Reichsbahner wie ihn, um Bergleute, Leistungssportler, Künstler, Balletttänzerinnen, Krankenschwestern und in der DDR geschiedene Frauen. Nach eigenen Angaben vertritt die Gruppe 500.000 Betroffene. Sie eint, dass sie zu Honeckers Zeiten in Zusatzrenten eingezahlt haben, die dann nicht in bundesdeutsches Recht übernommen wurden. Polster spricht von 4 Milliarden Euro an Betriebsrenten, um die er mit seinen Helfern kämpft. Es ist ein Kampf, in dem die Gegenseite seit Jahrzehnten auf Zeit spielt, das heißt die westdeutsche Seite. Die Hälfte der Betroffenen lebt inzwischen nicht mehr, sagt Polster. Von 250.000 Reichsbahnern seien noch 98.000 übrig. Letztlich gehe es um die Anerkennung von Lebensleistung. Immer wieder wird mit dem Bund verhandelt. Die aktuelle Bundesregierung hatte das Problem endlich in den Koalitionsvertrag aufgenommen. Im Gespräch war früher ein Gerechtigkeitsfonds. Das Wort war Polster wichtig. Kurz vor Ende der Legislaturperiode in Berlin wurde nun der Entwurf eines Härtefallfonds vorgelegt. Die Gerechtigkeit fiel mal wieder vom Tisch. Es ist ein kleiner Wurf. Es geht um 250 Millionen bis 300 Millionen Euro. Leistungssportler, bildende Künstler und die sogenannte technische Intelligenz sind draußen. Dafür werden auch Spätaussiedler und Zuwanderer aus der ehemaligen Sowjetunion bedacht. Denn dort arbeitet der Illa, Mann, der Killer hat Track so fly. Still ill till I die, ich fick dich und dein Setzer. Oh my, der Junge float tighter und klingt breiter. Weiter wie seine Hose, höher wie ne Leiter. Schneller wie ne Viper, sei da nett mehr mit dem Neider schaff. Twix das heißt nicht mehr Reiter, habt ihr nett gerafft, dass ich immer nur am Wachsen war. Aha, yeah. Und keine Zeit zu wachsen haben. Also ruf ich P an und frag ihn, wann ich zu ihm und Martin rappen kommen kann. Dann sagt er, Baby, Mann, der Scheiß ist längst am Start. Und bevor ich ihn noch frag, sagt er, Schatz, sei und Reiter. Leider raff ich erst zu spät, dass es eigentlich gar nicht geht, weil mein Date gerade am Bahnhof steht. Aber egal, der Beat hat Priorität, ich lebe. Wir sind blau, Baby. Manchmal scheint es grün, manchmal scheint es rot. Mixtape, glaub mir, Homie, nix geht ohne meine Posse, die strictly Nike Kicks trägt. Außer Hofi in New Balance, denn damit kommt der schnell ins Büro. 100 sein der neue Talents, Alter, wenn es nicht hart ist, ist es nicht das Projekt. Wir halten's wie Dr. Oetker, Qualität ist das Rezept. Roh, ungestreckt, extra wahr, alles ohne Heckmeck. Spar dir deinen Dreck, Jack, hat er keinen Zweck, steck dir dein Crack hinter die Ohren und leck mich. Ring. Hier kommt Subsi Zetlo, ready to do her thing. Showing. Piep, piep, wer hat den Schlüssel zum Ferrari? Pelle, frag Sherry Ansari. Denn der macht Cuts direkt an Peace Parkplatz. Denkt, der hat das, aber hat keine, rennt nicht zum Marktplatz. Das bleibt ihm erspart, Schatz, denn es war drauf, aber schlau. Und weiß genau, Thomas suppt ihn ab und ich bleib blau. Ganz in Blau, Baby. Manchmal scheint es grün, manchmal scheint es rot. Die Frau. Aha. Die Stimmung ist nicht schlecht, Baby. Nur ein bisschen blau. Du weißt ganz genau. Yeah. Sabrina Zetlur. Einmal die Eins und dreimal die Neun. Ja. Bis ins nächste Jahrtausend, Baby. Repeat for life. Notícies de Barcelona a Niemann's Land. Und hier beginnen die Barcelona-Nachrichten im heutigen Niemandsland für die Woche vom 24. bis zum 31. Mai 2021. Thema Massentourismus, Wiederbelebung der Fun City. Spanien öffnet seine Grenzen für Geimpfte aller Herren- und Damenländer. Der Tourismusmarkt hat somit seine Tore wieder weit aufgestoßen. Selbst aus Ländern, in denen noch Teil-Lockdowns herrschen, können Touristen nun nach Spanien einreisen, etwa aus dem problematischen Großbritannien. Die neue Öffnungsregelung gilt ab dem kommenden 7. Juni für alle diejenigen Touristen, die mit einem von der Europäischen Medikamentenagentur oder der Weltgesundheitsorganisation genehmigten Impfstoff geimpft worden sind. Musik. Katalanisches Labyrinth, erster Teil. Esquerra Republicana, die sozialdemokratisch orientierte nationalistische Partei hier in Katalonien, wird zum ersten Mal seit über 40 Jahren den Präsidenten der Generalitat de Catalunya stellen. Sie tut es mittlerweile auch schon, seit Josep Tarradellas dieses Amt während der sogenannten Transition, der Übergangszeit vom Franquismus zur Demokratie, ausgeübt hatte. Pere Aragonés erhielt alle 74 Stimmen aus dem Lager der Separatismusabgeordneten. Also ERC, Junts per Cat und CUP. Dies in einer Sitzung, an der auch der Häftling Oriol Junqueras teilnahm. Junqueras ist Freigänger und der große Boss, der die Partei ERC aus dem Gefängnis heraus leitet. Die anderen 61 Parlamentarier im katalanischen Regionalparlament stimmten dagegen, also PSC, Vox, En Comú Podem, Ciudadanos und PP. Die Verkündung des Wahlergebnisses fand unter einer Applausorgie der Separatisten und dem Schweigen aller restlichen Parteien statt. Hatte Aragonés auf eine Stimmenthaltung der Abgeordneten von En Comú Podem gehofft, so hatte er sich da ganz ordentlich verkalkuliert. Präsident Aragonés, frisch gebacken, drückte sogleich wieder auf die Independentista-Hupe und sprach davon, den Prozess der Unabhängigkeit nun zu kulminieren. Das klingt seltsam, eine seltsame Vokabel. Doch haben ihm wohl seine Anwälte zu dieser verquastelten Wortwahl geraten, kulminar, um keine Verstöße gegen die Verfassung zu begehen. Dann gab es jede Menge Reden für die jeweilige Anhängerschaft und obwohl Aragonés betonte, dass er der Präsident für alle Katalanen sein werde, glaubt ihm das niemand, nicht einmal seine Leute aus der eigenen Anhängerschaft, wohl wissend, dass der ganze Independentismo-Rummel wie immer an einem seidenen Faden hängt. Wieder wurden die realen Probleme der Menschen in diesem Land vom Getöse um ein Referendum zur Abspaltung von Spanien übertönt. Arbeitslosigkeit, Umweltverschmutzung, prekäre Jobs, Pandemie, Notstand im Gesundheitswesen, das alles trat wie immer, wenn in Katalonien Politik gemacht wird, in den Hintergrund. Die Abgeordnete Jessica Albiach von En Comú Podem warf dem neu gewählten Präsidenten vor, dass er eine linke Koalitionsregierung zugunsten eines Bündnisses mit den rechten Nationalisten verschmäht habe. Seine neue Regierung sei leider nur ein Tauschen von Kromos, von Sammelbildchen. Austausch von Sammelbildchen, hat sie ein paar Mal gesagt in ihrer Rede. Nichts ändere sich an den verkrusteten neoliberalen Machtstrukturen, die in Katalonien seit etwa 40 Jahren bestehen. Carlos Carrizosa, der Chef von Ciudadanos, erklärte: Sie sind ein Ehrenpräsident, der von Waterloo und aus dem Gefängnis in Lledoners heraus gelenkt wird. Eine Anspielung auf den geflüchteten Puigdemont und den inhaftierten Oriol Junqueras. Die Anführerin der linksextremen CUP, Frau Dolors Sabaté, betonte, dass man die Pflicht habe, die Konfrontation mit dem spanischen Staat zu provozieren und ungehorsam gegenüber seinen Gesetzen zu zeigen. Das heißt, wenn die eigenen Leute die gleichen neoliberalen Sauereien machen, dann braucht man da nicht groß sich aufzuregen. Aber der spanische Staat, pfui. Spanien böse, Katalonien gut. Ihre Stimmen für die Koalition seien kein Blankoscheck. Man werde genau beobachten, was sie tun werden und so weiter. Der übliche Diskurs von sich raushalten und sich gleichzeitig einmischen, von Dasein und Wegsein, von Ja und Nein. Eine Partei so glitschig wie ein Aal. Salvador Illa vom PSC, also den katalanischen Sozialisten, der Wahlsieger vom 14. Februar ist, mit den meisten Stimmen und Sitzen, sagte gegenüber El País in einem Interview: Eine Alternative zu der Separatistenmehrheit ist möglich, denn es existiert auch eine linke Mehrheit. Die Zukunft wird zeigen, ob es geht. Über die Begnadigungen der inhaftierten Independentista-Führer sagte Illa: Sobald die Regierung alle Informationen zusammen hat, wird ein gerechtes Vorgehen beschlossen, ohne Privilegien oder Nachteile zu erzeugen. Das klingt alles sehr diplomatisch. Im Moment wird im Parlament in Madrid über diese ganze Sache beraten. Der Ministerrat ist zusammengekommen und ein Proteststurm ist schon in Gange. Selbst in der eigenen Partei gibt es sehr viel Unruhe zum Thema Begnadigung für die Separatisten. Thema Geld, Money, Dinero. Den Schlüssel zur Kasse hat die sozialdemokratische ERC den Neoliberalen von Junts per Cat in die Hand gegeben, die sogenannte Consejería de Economía de la Generalitat. Dieses Schlüsselamt im wahrsten Sinne bekommt ein Mann, Herr Jaume Giraud, der ist früherer Chef des Energiekonzerns Gas Natural und Ex-Direktor der Stiftung der Bank Fundación La Caixa. Also wie gehabt. Thema Zusammenarbeit. Bürgermeisterin Ada Colau übermittelte dem frisch gewählten Präsidenten Aragonés am Freitag ihre Glückwünsche und bat darum, nach so vielen Monaten des Stillstandes eine gemeinsame Sitzung mit dem Rathaus einzuberufen, um die aktuellen Probleme anzugehen. Als dringend zählte Colau in ihrem Schreiben an Aragonés auf: die Wohnraumfrage, die Infrastruktur, der öffentliche Nahverkehr, das Thema Erziehung, das Thema mentale Gesundheitsprobleme, besonders von Jugendlichen. Frau Albiak hatte in ihrer Rede anlässlich der Wahl des Präsidenten angeprangert, dass die häufigste Todesursache unter Jugendlichen in Katalonien der Selbstmord sei. Ada Colau bot dem Präsidenten ihre volle Zusammenarbeit auf institutioneller Ebene zwischen Rathaus und Generalitat zu all diesen Themen an. Es gelte, eine Agenda zu aktivieren, in der die Interessen der Bürgerinnen und Bürger Vorrang haben. Auch auf die lange Bank geschobene Projekte wie die U-Bahn-Linie L9, ein neues Gesetz de Barrios, also ein Stadtviertelgesetz, und endlich mehr Investitionen im Gesundheitswesen oder Maßnahmen gegen den Klimawandel müssten, so Ada Colau, endlich vorgenommen werden. Botellón ist in Zeiten der großen Seuche. Wieder musste die Polizei in der Nacht von Freitag auf Samstag riesige Menschenansammlungen, die gegen die Covid-19-Beschränkungen verstießen, zum Teil mit Nachdruck auflösen. Barcelona ist inzwischen schon längst die Hauptstadt des neuen Nach-Pandemie-Feiertourismus geworden. Party-People aus Frankreich und Deutschland reisen bereits wieder massenhaft ein und ziehen besonders am Abend voller Feierlust, wie sie das nennen, durch die Straßen. 4.000 Personen waren es am Wochenende laut Guardia Urbana. Das sei allerdings 30% weniger als die Wochen zuvor. Mossos und Guardia bildeten gemeinsame Räumkommandos an über 30 Orten in der Stadt. Wie immer natürlich waren hier die Strände, der Born und der Paseo San Juan, der Arc de Triomphe und so weiter, die sogenannten Brennpunkte oder wie man so schön sagt, Hotspots auf Englisch. Der katalanische Gaststättenverband FECALON, Federación de Locales de Ocio Nocturno de Cat, de Catalunya, beklagte am Samstag, dass die öffentlichen Saufgelage auf Straßen und Plätzen nach wie vor stattfänden, während man dem Sektor der Nachtbars und Diskotheken immer noch die Öffnung verweigere. Fernando Martínez, Generalsekretär des Verbandes, erklärte, dass man seit Monaten schon warne, wie problematisch es sei, die jungen Menschen ohne Alternative zu einem kontrollierten nächtlichen Freizeitvergnügen zu lassen. Das heißt, ihnen keine Alternative zu den wilden Sauffesten auf der Straße zu geben. Anwohner und Eltern bitten uns händeringend, die Lokale wieder zu öffnen, wo es sanitäre Sicherheit und Kontrollen gibt. Kultur City Barcelona, Museumsprojekt im Hafen. Die Hafenverwaltung von Barcelona wird am Mittwoch grünes Licht für den Bau des Hermitage-Museums im Hafen geben. Der Vorstand der APB, der Autoridad Portuaria de Barcelona, wird das Projekt zur Realisierung empfehlen, wobei die konkrete Gestaltung zwischen der APB, dem Rathaus und dem Patronato del Liceo zu koordinieren sei. Anwohner und die Partei En Comun Podem sind gegen das Projekt eines Museumbaus im Hafen. Es würde zur weiteren Gentrifizierung und Vertreibung der angestammten Bevölkerung beitragen. Frau Merce Conesa hingegen, die ist Präsidentin der Hafenverwaltung, sieht im Bau der Ermitage eine Initiative zur kulturellen Entwicklung Barcelonas im internationalen Rahmen. €50 Millionen würde der aus privaten Quellen finanzierte Bau kosten. 380 Arbeitsplätze würden geschaffen, so Frau Conesa. Das Einbeziehen des Liceus de Barcelona in die Verhandlungen zum Bau der Ermitage kann als ein Versuch gesehen werden, Druck auf das Rathaus auszuüben. Barcelona Stadtgeschichte. 47 Jahre sind vergangen, seit die Anarchisten Salvador Puig Antich und Xavier Garriga, Mitglieder der Anarcho-Bewegung Movimiento Ibérico de Liberación, MIL, in Barcelona verhaftet wurden. Dies geschah an der Kreuzung Consell de Cent und der Calle Girona, im rechten Teil des sogenannten Eschample-Viertels, während einer Schießerei, bei der der Polizist Subinspektor Francisco Anguas ums Leben kam. Die Tageszeitung El Periódico de Catalunya lädt in einem längeren Artikel in ihrer Ausgabe vom Montag, dem 24. Mai, dazu ein, diesen Ort des historischen Ereignisses kurz vor dem Ende des Franquismus einmal zu besuchen. Eine damalige Augenzeugin, sie heißt Agustina Cardete Royuela, sie ist damit Foto abgebildet, sagte, ich war dort. Es war die Stunde, als die Kinder aus der Schule heimkehrten. Salvador Puig kam mit einem Buckligen in meine Kneipe. Sie bestellten ein Bitterkass und einen Orangensaft. September 1973. Die Polizei verhaftete Salvador Puig Antich. Agustina war wie immer in der Kneipe Funicular, wie seit 1950. Andere Augenzeugen bezweifeln Agustinas Version und behaupten, dass Puig Antich nicht dazu kam, in die Kneipe überhaupt einzutreten und dass Bitterkass und den Orangensaft hätten ein Zivilpolizist und ein anderer Festgenommener konsumiert. Die Polizei, so weist vieles darauf hin, hat Puig Antich den toten Polizisten vielleicht untergeschoben, denn es wurden Beweise unterschlagen. Doch das bleibt immer noch unklar. Die Schwestern von Puig Antich haben die Kneipe Funicular mittlerweile öfters einmal besucht. Glauben Sie, dass der Anarchist den Polizisten getötet hat? Fragte der Redakteur der Zeitung El Periódico. Nein, sagt die Frau, ich glaube, sie haben sich einfach geirrt. Bestärkt wird diese Aussage durch die Enthüllungen in dem Buch Salvador Puig Antich, Cas Obert. Salvador Puig Antich, offener Fall, des Journalisten Jordi Panyella, der die verzerrte Beweislage darlegt. Schlüsselargument, der getötete Polizist hatte 5 Schüsse abbekommen, Puig Antich hatte aber nur 3-mal gefeuert. Agustinas Tochter Anna, die in etwa 4 Jahren in Rente gehen will und die gegenwärtige Besitzerin der Bar Funicular ist, glaubt, dass die Kneipe danach nicht weitergeführt werden wird. Also, mal einen Besuch abstatten, solange es sie noch gibt. Bar Funicular, Almuerzos y Desayunos, Calle Girona 70, Calle Girona Nummer 70. Thema Begnadigung der Independentistenführer. Die spanische Regierung bereitet nach Angaben ihrer Sprecher eine Begnadigung der inhaftierten Separatistenführer noch im Laufe dieser Woche vor. Das Wort von einer natürlichen Umgehensweise mit dem Instrument der Begnadigung macht seit Tagen die Runde. Der frischgebackene Präsident der Generalitat, Pere Aragonés, hat schon einen Tag nach seiner Amtseinführung im Apfelsinenhof des Palaus de la Generalitat die Häftlinge im Gefängnis besucht. Diese symbolische Geste soll die unverbrüchliche Verbindung der neuen zur alten katalanischen Regierung beweisen und die Kontinuität der Politik der Spannungen, der Unruhe und der Abspaltungsversuche zeigen. Leider gibt es mittlerweile Probleme im Independentista-Lager. Die KUP macht Lärm. Die erste Straßenaktion der linksradikalen KUB gegen ihren nationalen Verbündeten von ERC fand am Dienstag vor dem Sitz der sozialdemokratischen ERC in der Carrer Calabria statt. Eine Menschenmenge von ca. 200 KUB-Aktivisten protestierte und besetzte das Gebäude für ein paar Stunden. Farbbeutel und Eier flogen auf Polizei und Gebäude. Anlass des Protestes war die Räumung von 3 Wohnungen im Bezirk Poblesec. ERC, die nun die Verantwortung für die Polizei hat, gaben die Parole aus, Samthandschuhe anzuziehen. Offenbar hat die Partei ERC ihre Wahlvereinbarung mit der KUB gebrochen, nämlich unter ihrer Regierung keine Häuser- und Wohnungsräumungen mehr zuzulassen. Auch die Auflösung der Spezialeinheit der Mossos Brimo, das ist die Brigada Mobil, die von der KUB gefordert worden war, wurde nicht eingeleitet. Die 6 geräumten Wohnungen im sogenannten Bloque Yavors gehören einem Gaia-Investitionsfonds mit dem Namen Bauras Investment SL. Seit 2017 haben 6 Familien die Wohnungen besetzt. Der Räumung ging ein Gerichtsbeschluss voraus. Niemandsland ist ein Programm in Alemany de Contrabanda FM 91.4. Que s'emet des de 1998 a Barcelona. Una veu lliure en un món poc lliure. Niemandsland. Ein Umfrageergebnis liegt vor, durchgeführt von der Zeitung 20 Minutes vom 25. Mai 2021. Es geht um die Frage, wie viel Prozent der Bevölkerung die populäre oder unpopuläre Maßnahme der Regierung in Madrid zur Begnadigung der inhaftierten Separatistenführer unterstützten. 65% aller befragten Katalaninnen und Katalanen sind für eine Begnadigung der Häftlinge des sogenannten Prozess. Aber 67% aller befragten Spanierinnen und Spanier insgesamt sind gegen die Begnadigung. 63% aller PSOE-Wähler sind ebenfalls gegen eine Begnadigung. Bei Unidas Podemos sieht die Situation so aus, 54% sind für die Begnadigung. Im rechten Lager ist die Stimmung natürlich eindeutig. 90% der PP-Wähler sind gegen eine Begnadigung, bei Vox sind es 80% und ebenfalls 80% sind es bei den Ciudadanos-Wählern, die sich gegen eine Begnadigung aussprechen. Die Bürgermeisterin Ada Colau erklärte nach einem Treffen mit der Vizepräsidentin Yolanda Díaz, dass die Begnadigung der wegen des Prozess Verurteilten der erste Schritt sein muss, um einen Dialog zwischen Katalanen und Madrid in Gang zu setzen. Sie spricht sich für eine Begnadigung aus. Der Dialog über die territoriale Krise ist seit Beginn der Pandemie auf Eis gelegt. Laut Ada Colau bedeutet eine Begnadigung den kürzesten Weg, die politische Krise und den Konflikt aus dem Schaltkreis der Justiz herauszuholen. 80% aller Katalaninnen und Katalanen sehen das genauso, erklärte Frau Colau. Und die letzte Nachricht betrifft das Rathaus von Barcelona und die Politik in dieser Stadt. Frau Bürgermeisterin Ada Colau von En Comú Podem erklärte am Mittwoch, dass sie entgegen früheren Aussagen doch im Jahr 2023 erneut für das Amt der Bürgermeisterin Barcelonas kandidieren werde. Eines der Argumente für Colaus Kandidatur erklärt ihr Umfeld aus dem Rathaus so: Die Pandemie habe viele Projekte gebremst und sogar gestoppt, sodass Ada Colau und ihr Team noch eine weitere Legislaturperiode brauchen würden, um alles zu verwirklichen. Und zum Schluss ein Demoaufruf. Marea Pensionista Catalana und COESPE, das sind 2 Organisationen, die sich für die Rechte der Rentner einsetzen und gegen Rentenabbau und Privatisierung des Rentensystems wehren, rufen für den kommenden Samstag, den 29. Mai, zu einer Demonstration in Barcelona auf. Ort ist Plaza Urquinaona. Um 10.30 Uhr am Morgen soll es losgehen. Ziel ist die Delegación del Gobierno. Deine Rente für morgen steht heute auf dem Spiel, heißt es in dem Aufruf. Mit dabei sind die Gewerkschaften CNT und CGT. Da heißt es Rentner, Arbeiter, Jugendliche, Studenten, Studentinnen, auf zur Demo, auf zur Verteidigung der Renten. Was ist denn das für eine Musik? Das ist Punk. Oh, das klingt sehr wütend. Sind Sie auch? Oh, okay. Worüber sind die so wütend? Über alles. Kino im Niemandsland. Bammel wird heute auch wieder dabei sein. Der wird ein bisschen später über das Kino hier in Barcelona berichten, über die Filmotheca. Doch zuerst möchte ich auf einen Film aufmerksam machen, der sehr grausam ist, aber vielleicht wichtig in Zusammenhang mit Machtmissbrauch. Aufarbeitung eines Verbrechens. Colonia Dignidad. Aus dem Inneren einer deutschen Sekte. Es gibt eine Arte-Edition auf DVD, 208 Minuten Laufzeit. Etwa 400 Kilometer südlich von Santiago de Chile lag die Colonia Dignidad, die sogenannte Kolonie Würde. Spott und Hohn ist schon dieser Name. 1961 hatte der selbsternannte Prediger Paul Schäfer sie mit dem Versprechen eines urchristlichen Lebens im gelobten Land gegründet. Insgesamt etwa 300 Deutsche waren ihm gefolgt. Die dokumentarische Serie gewährt erschütternde Einblicke in das Leben der Sekte, in der vor allem in der Zeit der Pinochet-Diktatur schwere Menschenrechtsverletzungen stattfanden. Von ehemaligen Mitgliedern werden beklemmende Grausamkeiten geschildert. Von der Vergewaltigung von Kindern über Zwangsarbeit und Folter bis zu Medikamentenversuchen. Enthüllt wird auch das deutsch-chilenische rechtsgerichtete Unterstützernetzwerk der Colonia, das bis weit in die bundesdeutsche Politik hineinreichte. In Schäfers Haus wurden Kinder sexuell von ihm missbraucht. Fast täglich verging er sich an kleinen Jungs. Diese wurden brutal gefügig gemacht. Auf dem Kopf bekam man ein dunkles Tuch gelegt auf die Augen und in die Ohren feuchte Watte oder Wachs reingesteckt und so sollte man schlafen. Und man war ständig nackt und man durfte sich nicht umdrehen und so kam es vor, dass man nachts plötzlich aufgeschreckt ist, weil jemand geschrien hat vor Schmerz. Und da ist jemand mit einem Viehtreiber an den Genitalien oder auf den nackten Oberschenkeln mit Stromschlägen gequält worden. Einige der Täter sind heute treue Anhänger dieser Kirche in Deutschland, der Freien Volksmission, einer evangelikalen Gemeinde in Krefeld. Fakt sind 3 Täter bekannt, die nach Krefeld geflohen sind. Sie nehmen bis heute an den monatlichen Gottesdiensten teil. In Chile fürchteten diese Männer die Justiz. Die Aufarbeitung der Verbrechen ist immer noch nicht abgeschlossen. Zu sehen auf Arte, Colonia Dignidad, aus dem Inneren einer deutschen Sekte. Arte Edition, Polyband Medien GmbH München 2020. DVD, Laufzeit etwa 208 Minuten. Und jetzt hat Bammel das Wort. Hey Bammel, hallo. Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Niemandsland, lieber Dedi, diese Woche bin ich wieder am Start. Letzte Woche war ich nicht pandemiebedingt, aber doch krankheitsbedingt nicht so ganz auf der Höhe. Deswegen fiel mein Beitrag fürs Kino letzte Woche aus. Aber diese Woche bin ich wieder am Start und es geht auch direkt los. Pandemiebedingt ausgefallen, das kann man ja wirklich schon fast nicht mehr hören, diese Formulierung. Aber es war tatsächlich so, dass letztes Jahr eine ganze Menge Filme aufgrund der außergewöhnlichen Bedingungen gar nicht oder nur ganz kurz auf den großen Leinwänden zu sehen waren. Und deswegen finde ich es umso spannender, dass die Filmoteca de Catalunya ein Programm hat, das die Los Mejores Películas del Año Pasado, also die besten Filme aus dem vergangenen Jahr, noch einmal zusammengestellt hat in einer sehr individuellen Zusammenstellung. Das Programm läuft bereits, aber ich mache eine kleine Vorschau auf den Monat Juni, weil der steht ja jetzt direkt schon vor der Studiotür. erster Film, Das Skeezy Beginning ist der englische Titel. Der Gewinner oder die Gewinnerin der Concha de Oro auf dem Festival de San Sebastian kommt aus Georgien. Es spielt in einem georgischen Bergdorf und es geht um ein Drama, ein menschliches Drama, das sich in einer Gruppe von Zeugen Jehovas abspielt. Der Film ist wirklich atemberaubend schön und auch atemberaubend hässlich teilweise. Den hatten wir hier in der Dezember-Sendung schon mal besprochen und wer den anschauen will, 1. Juni, 16 Uhr, Filmoteca de Catalunya. Gleich geht's weiter, am 2. Juni um 16.30 Uhr, Josep, ein katalanischer Animationsfilm, ebenfalls im vergangenen Jahr nur ganz kurz in den Kinos gewesen. Es geht um den spanischen Bürgerkrieg, tolle Idee. 3. Juni geht's weiter, Il Traditore, El Traidor von Marco Bellaccio aus dem Jahr 2019. Ein Mafia-Drama, angesiedelt in den 80er Jahren in Palermo. Affenstarker Film, sage ich euch. Der ist wirklich echt ein Knaller. Lief auch viel zu kurz auf der großen Leinwand. Am 6. Juni geht's weiter. Under the Skin von Jonathan Glazer. Warum der in dieser Reihe läuft, ist mir nicht ganz klar, weil der Film ist von 2013, aber die atemberaubende Scarlett Johansson kann man nochmal auf der großen Leinwand in diesem irren Science-Fiction-Film bewundern. Dann gibt es ein Melodram, eine katalanische Koproduktion. My Mexican Brezel heißt der Film, eine Hommage an das Kino von Douglas Sirk. Der geht dann schon ein bisschen in die Mitte des Monats Junis. Und da geht es dann weiter mit Mank von David Fincher. Gary Oldman in diesem Film, der die Entstehungsgeschichte von Citizen Kane beleuchtet. Klasse Film. Und als nächsten Film hänge ich noch hinten dran einen Film, den wir ebenfalls schon hier sehr ausführlich besprochen haben, von Pilar Palomero, Las Niñas, der Abräumer beim Goya Festival. Danach gibt es auch noch ein paar andere Filme zu sehen, aber die will ich nicht alle hier aufzählen. Aber ich gebe das Wort gerne weiter an Dedi. Vielleicht hat er auch noch eine Empfehlung aus dieser fantastischen Filmreihe in der Filmoteca de Catalunya. Ab 1. Juni. Checkt die Website filmoteca.cat und da findet ihr alle Titel, auch die, die ich jetzt nicht mit aufgezählt habe. Ich wünsche euch viel Spaß im Kino und eine bewegt, bebilderte Woche. Tschüss.